Was hast du alles dabei? Weiß nicht. Da müsste ich im Kofferraum nachschauen. Ein Gras halt, ein marokkanisches Öl, Poppers, Appas, Downers und LSD. Ein gutes MDMA, Speed, Koks, Ds, Mitsubishis und ein Pico. Hast du alles dabei? Weiß nicht. Da müsste ich im Kofferraum nachschauen. Ein Gras halt, ein marokkanisches Öl, Poppers, Appas, Downers und LSD. Ein gutes MDMA, Speed, Koks, Ds, Mitsubishis und ein Pico. Gutes MDMA. Meet me.